lieber Nick ausgesucht, als ich mit Rand nach Rio Straßen zog. Da wusste ich, der wahre Punk ist doch nicht tot. Wer zum Ficker hat noch nie etwas verbockt? Brasilien zur Regierung hat Schritt abgeblockt. Das Mixi ins britische Gefängnis muss, mit schwedischen Gardinen ist für immer Schluss.